Abschnitt 8 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 69. Das goldne Haar, gelöst den sanften Winden, ward neu gelockt in tausend süße Wogen. Aus ihrer Augen Doppelsternen flogen, die Zauberstrahlen, die mir nun verschwinden. Auf ihrem Antlitz Mitleid aufzufinden, wähnt ich, vielleicht, dass mich der Schein betrogen. Mit Liebeszunder war mein Herz umzogen, wie konnt ich anders, als mich schnell entzünden. Gleich einem Engel schien sie hinzuschweben und wohllaut aus der Seraphinensphäre schien aus dem Rosenmund sich zu ergießen. Ein sel'ger Geist, von Sonnenglanz umgeben, war, die ich sah. Und wenn sie sterblich wäre, doch würde nie sich meine Wunde schließen. Ende von Abschnitt 8.